Nicht nur die Balten verlangen von Bonn die Anerkennung und der Unabhängigkeit, auch die Kroaten und Slowenen. Angesichts des weiteren Blutvergießens in den jugoslawischen Krisengebieten könnte es sein, dass Bonn das Instrument der Anerkennung auch nutzt. So jedenfalls soll man es in Belgrad verstehen, Ute Flögel berichtet. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat heute Vormittag den jugoslawischen Botschafter Boris Terlec ins Bonner Außenministerium bestellt, um massiv gegen die fortdauernden Verletzungen des Waffenstillstands durch serbische Freischärler und die jugoslawische Volksarmee zu protestieren. Genscher drohte mit der Anerkennung Kroatiens und Sloweniens als unabhängige Republiken, wenn die Gewaltakte nicht eingestellt werden sollten. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Bonn mitteilte, habe der Bundesaußenminister die Regierung in Belgrad so wörtlich mit großem Ernst aufgefordert, die in Kroatien stationierten Streitkräfte der jugoslawischen Volksarmee in die Kasernen zurückzuziehen und die notwendige Kontrolle über die Aktivitäten der irregulären bewaffneten Kräfte herzustellen. Wenn sich die jugoslawische Armee der Kontrolle der politischen Instanzen entzogen haben sollte, fuhr der Bundesaußenminister fort, so sollte das von der Staatsregierung in Belgrad und dem Staatspräsidium öffentlich erklärt werden, um die Verantwortlichkeiten herzustellen. Genscher betonte dem Diplomaten aus Belgrad gegenüber, Deutschland werde sich auch für entsprechende Schritte innerhalb der Europäischen Gemeinschaft einsetzen. Dies ist umso beachtenswerter, als in den beiden westlichen Staaten Jugoslawiens der Eindruck vorherrscht, dass einige Mitgliedstaaten der EG in voller Absicht und auf Dauer ihnen den Wunsch nach Eigenstaatlichkeit verweigern möchten. Der kroatische Präsident Tudjman hat in einem heute von der jugoslawischen Nachrichtenagentur Tanjug verbreiteten Schreiben an den deutschen Bundeskanzler und den deutschen Außenminister um Unterstützung für seine Republik gebeten. Von einer Fürsprache Deutschlands in der Europäischen Gemeinschaft zu ihren Gunsten versprechen sich die bedrängten Republiken einen wesentlichen Einfluss.